der amerikanische Rat für Deutschland. Der quirlige Banker Erich Warburg pendelt derweil ständig zwischen Hamburg und New York hin und her. Da kann er mal eben in New York das Gegenstück zur Hamburger Atlantikbrücke gründen. Der New Yorker Verein soll amerikanische Elitemenschen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik an die deutsche Szene heranholen, den Amis zeigen, sieh mal an, die Crowds sind ja gar nicht so. Diese neue Gruppierung heißt American Council on Germany, also amerikanischer Rat für Deutschland. Zu Erich Warburg und John McCloy gesellt sich der schon bekannte Shepard Stone, wieder in seiner Eigenschaft als Träger des Füllhorns jener spendablen Ford Foundation. Als erste Präsidentin hilft Ehefrau Ellen McCloy aus. Das transatlantische Tandem Atlantikbrücke und American Council on Germany bringt in den 50er Jahren nur eine Handvoll wenig bedeutender Broschüren und Studien heraus. Wichtiger ist zunächst, sich als Gruppe zu befestigen und immer neue Persönlichkeiten und Institutionen einzubinden. Ab 1959 finden im Zweijahrestakt gemeinsame Kongresse statt. Dort treffen sich immer mehr Leute, die in den folgenden Jahren eine große Rolle spielen sollten. Helmut Schmidt, der spätere Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Richard von Weizsäcker, Karl Schiller, Walter Scheel oder der spätere Washington-Korrespondent der ARD, Gerd Ruge. Und obwohl sich hier gut betuchte Personen zum Meinungsaustausch treffen, muss trotzdem der deutsche Steuerzahler jene Konferenzen bezahlen, von deren Existenz er gar nichts weiß. Das Bundespresseamt, das Auswärtige Amt und das Bundeskanzleramt bezahlen den Hohen Herren großzügig ihre Auslagen. 1955 kommt eine dritte Organisation hinzu. Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP. Während die zuvor genannten Gruppen den sozialen Zusammenhalt und die Lobbyarbeit der Transatlantiker pflegen, ist die DGAP eine reine Rechercheinstitution. Die DGAP kommt damit den Kernaufgaben des New Yorker Council on Foreign Relations recht nahe. Und tatsächlich ist die DGAP die anerkannte Partnerorganisation des CFR und trägt im angloamerikanischen Sprachraum ganz offiziell den Namen German Council on Foreign Relations. Der deutschen Öffentlichkeit wird dieser Tatbestand durch den Namen DGAP verschleiert. Diese Studiengruppe fängt 1946 ganz bescheiden mit einer Zeitschrift namens Europa-Archiv sowie einer gut sortierten Spezialbibliothek an. Kontakte werden zunächst geknüpft zu französischen und englischen außenpolitischen Thinktanks. Der Kontakt zum New Yorker Council wird offiziell erst 1952 angebahnt und die Gründung als DGAP erfolgt erst 1955. Also in demselben Jahr, in dem die Bundesrepublik durch den Deutschlandvertrag wieder ein souveräner Staat wird und die junge Republik gleichzeitig in die NATO eintritt. Nun ist die Bundesrepublik formal wieder berechtigt zu einer eigenständigen Außenpolitik. Und der neue Außenminister, Heinrich von Brentano, nimmt die Beraterdienste der transatlantischen Forschungsgruppe gerne an. In der DGAP bilden sich verschiedene Studiengruppen. Zum Beispiel die Studiengruppe Internationale Sicherheit, anscheinend eine Domäne der SPD. Denn sie wird nacheinander von Fritz Erler, Helmut Schmidt, Egon Bahr, Carsten Vogt und Hans-Ulrich Klose geleitet. Die Verbindung zwischen DGAP und der Atlantikbrücke stellt sich immer wieder durch Personen her, die in beiden Gruppen eine führende Stellung innehaben. Arend Oetker war von 2000 bis 2005 Vorsitzender der Atlantikbrücke und ist seitdem Präsident der DGAP. 1955 wurde der Politikwissenschaftler Arnold Bergstresser erster Präsident der DGAP. Von 1959 bis 1961 wechselte Bergstresser in den Vorstand der Atlantikbrücke.